In anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Weltweit sind bereits etwa 10% aller Moore durch Entwässerung degradiert. Der Grund ist, wie so oft, die Landwirtschaft. Man wollte und will sogenanntes Ödland oder Unland verbessern, um auch dort anbauen zu können. Der Abbau von Torf, früher zum Heizen, heute als Blumenerde, spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Damit aber fällt der Boden trocken. Lebensräume mit einzigartiger Biodiversität verkümmern. Dazu kommt, Moore speichern atemberaubende Mengen an Kohlendioxid, die freigesetzt werden, wenn man sie trockenlegt. Die CO2-Ausdünstungen machen allein hierzulande zwischen 6 und 7% aller Emissionen aus. Mehr als der gesamte in Deutschland startende Flugverkehr. Bewässert man Moore wieder, kann dieser Prozess gestoppt und umgekehrt werden. Aus CO2-Quellen werden CO2-Senken. Die Artenvielfalt nimmt wieder zu. Moore auf diese Weise zu schützen bzw. sie wieder in ihre frühere Form zurückzuversetzen, ist ein Gewinn auf ganzer Linie. Denn sie schaffen zudem Puffer für Starkregen, den sie speichern und später langsam abgeben können, um bei Dürre benachbarte Agrarflächen mit Wasser zu versorgen. Diese Maßnahmen lohnen sich ausnahmsweise einmal stärker auf der Nordhalbkugel der Erde, weil hier der größte Reichtum an Mooren zu finden ist, besonders in Russland, Alaska und Kanada, aber zum Beispiel auch in Finnland und Schweden. In Deutschland kommen Moore vor allem im Nordwesten, Nordosten und im Alpenvorland vor. Sie systematisch wieder zu vernässen, wie das in der Fachsprache heißt, würde viel bringen und könnte zudem für ein bisschen Gerechtigkeit im Biodiversitätsschutz sorgen, bei dem sonst überwiegend die Entwicklungsländer gefordert sind.